Erster, das ist der wichtigste Punkt, wir haben einen besonderen Priester. Er sitzt im Himmel neben Gott. Zweiter, er arbeitet an einem heiligen Ort. Gott machte diesen Ort, nicht ein Mensch. Dritter, jeder hohe Priester bringt Gott Geschenke und Opfer. Deshalb muss auch dieser Priester etwas geben. Vierter, er ist nicht auf der Erde. Auf der Erde wäre er kein Priester. Hier gibt es schon Priester für die Geschenke. Fünfter, diese Priester dienen nur einem Abbild vom Himmel. Gott sagte zu Mose, baue alles genau nach dem Plan vom Berg. Sechster, aber Jesus hat eine viel bessere Aufgabe. Er bringt eine bessere Vereinbarung mit besseren Versprechen. Siebter, war die erste Vereinbarung ohne Fehler? Dann bräuchten wir keine zweite Vereinbarung. Achter, aber Gott sieht Fehler bei den Menschen. Er sagt, bald mache ich eine neue Vereinbarung mit Israel und Juda. Neunter, sie ist nicht wie die alte Vereinbarung. Die Menschen hielten sich nicht daran. Deshalb verließ ich sie. Zehnter, das ist die neue Vereinbarung, ich lege meine Gesetze in ihr Denken. Ich schreibe sie in ihr Herz. Ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Elfter, niemand muss dann seinen Nachbarn oder Bruder lehren. Alle werden mich kennen, egal ob klein oder groß. Zwölfter, ich werde gut zu ihnen sein. Ich vergesse ihre Fehler und ihre Sünden für immer. Dreizehnter, Gott nennt diese Vereinbarung neu. Damit ist die erste Vereinbarung jetzt alt. Was alt ist, verschwindet bald.